Расскажите, с какой целью над пивными погребами сажали деревья? Die Entstehung der Münchner Biergärten. Die Biergärten gehen zurück auf eine Zeit, in der das Brauen auf die Monate zwischen Ende September und Ende April beschränkt war. Im Sommer war das Bierbrauen aufgrund der hohen Brandgefahr durch ein Dekret aus dem Jahre 1539 untersagt. Den Biervorrat für die Sommermonate, das sogenannte Märzenbier, braute man etwas stärker ein, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Um das Bier kühl zu lagern, baute man spezielle Bierkeller, meist ganz in der Nähe der Brauereien, zum Beispiel Hofbraukeller am Wiener Platz. Da jedoch der hohe Grundwasserspiegel in München tiefe Keller ausschloss, musste man dafür sorgen, dass die Keller wenigstens schattig und kühl lagen. Deshalb pflanzte man auf den Kellern schattenspendende Bäume, wie zum Beispiel die großblättrige und robuste Kastanie. Bier wurde dort natürlich auch ausgeschenkt. Die Brauer stellten Tische und Bänke auf und boten dort das frische Bier an. Das trieb die Münchner in Scharen zu den Bierkellern und die Wirte auf die Barrikaden, denn sie fürchteten um ihre Kundschaft. König Ludwig I. hatte schließlich ein Einsehen mit den Wirten und verbot den Verkauf von Essen in den Biergärten. Wer nun also sein schattiges Bier genießen wollte, der musste seine Brotzeit selbst mitbringen. Der Beginn einer Tradition, die den Münchnern heute heilig ist.